Robin Hood raubte die Reichen aus. Ich hätte sie sofort erschossen. Stauffenberg hat schwer versagt. Ich hätte den Adolf eingesagt. Ich richte die Eliten hin. Gegen mich war Che Guevara eine Pfadfinderin. Keine Gnade den Kapitalisten, keine Gnade den Geldfaschisten. Der Adelern den Pöbel kennt und sieht seine Schlösser brennen. Flasche, Einzel und Benzin, niemand kann ihn so entfliehen. Flasche, Einzel und Benzin, Nitro, Nitro, Glycerin. Alles Ungeziefer, für Scheiße gibt's keinen Applaus. Nieder mit dem Ungeziefer, hängt die Motherfucker auf. Das ist hier nicht der Märchenwald. Das ist ein Aufruf zur Gewalt. Kein Plädoyer für die Moral. Noch linker als linksradikal, ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Es ist vollbracht. Das letzte Kampflied ist geschrieben. Vielleicht haben